Borko Stefanovic sitzt in einer Kneipe in Belgrad. Der Chef der außerparlamentarischen Partei, der serbischen Linken, gehört zur Opposition. Diese erlebt schon seit Jahren Gewalt und Einschüchterung. Und Ende November letzten Jahres erwischt es auch Borko Stefanovic. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung im südserbischen Kruševac wird er brutal zusammengeschlagen. Im Halbdunkel eines Eingangs warten drei Männer auf ihn. Als ich an ihnen vorbeigegangen bin, bekam ich einen Schlag auf den Hinterkopf mit einem Metallgegenstand und wurde für mindestens 10 bis 15 Sekunden bewusstlos. In dieser Zeit wurde ich auch mit Füßen getreten und misshandelt. Das Blut aus der Wunde am Hinterkopf läuft über den Hals hinunter auf das hellblaue Hemd, das Borko Stefanovic an diesem Novemberabend trägt. Parteifreunde eilen ihm zur Hilfe und werden ebenfalls verprügelt. Borko Stefanovic lässt keinen Zweifel daran, wen er grundsätzlich für diesen Angriff verantwortlich macht. Die Angreifer seien über Umwege verbunden gewesen mit der serbischen Fortschrittspartei SNS von Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Es gibt Verleumdungen und schlimmste Beleidigungen politischer Gegner. Er bezeichnet uns täglich als Diebe, Kriminelle und Verräter, besonders wenn es um den Kosovo geht. Vor den Bürgern versucht er aus uns den schlimmsten Abschaum zu machen. Und er hat alle Geldflüsse, Geheimdienste und Medien unter seiner Kontrolle. Der gezielte Angriff auf den ausgewiesenen Vučić-Gegner Borko Stefanovic ist kein Einzelfall. Bei den Kommunalwahlen Ende 2017 wurden Oppositionspolitiker und auch Wähler durch regelrechte Schlägertrupps eingeschüchtert. Wenn kleine Oppositionsparteien über sich informieren möchten, müssen sie mit gewaltbereiten Störern rechnen. Im Internet würden Regierungskritiker von einer ganzen Armee von Bots angegriffen und im Parlament komme die zersplitterte Opposition ebenfalls nicht zum Zug, denn es gäbe keine Rederechte für die Opposition. Präsident Aleksandar Vučić hat den Angriff auf Borko Stefanovic öffentlich verurteilt. Doch viele nehmen ihm das nicht ab. Seit dem Angriff Ende November sind Zehntausende gegen Vučić auf die Straße gegangen. Stoppt die blutigen Hemden, ist das Motto, in Anlehnung an das rot verschmierte Hemd von Stefanovic nach der Attacke. Das seien keine empörten Bürger, berichtete eine gewisse Barbara Životić zu Beginn der Proteste live im Vučić-treuen TV-Sender Studio B. Barbara? Der Protest werde von dem Oppositionspolitiker Dragan Djilas finanziert und die Organisatoren würden zu Lynchmorden, Vergewaltigung und Gewalt aufrufen, wusste die sogenannte Journalistin. Die EU achte nicht auf die fehlende Demokratie in Serbien und handle die EU-Fortschrittsberichte und Verhandlungen rein technisch ab, so der Oppositionspolitiker Borko Stefanovic. Der autoritäre Präsident Vučić sei für Brüssel vor allem ein stabiler Faktor und Partner im Kosovo-Konflikt. Armut in Serbien, Abwanderung, Arbeitslosigkeit, Korruption und organisierte Kriminalität, auch der herrschenden Elite. Das sind Themen, die für Borko Stefanovic wichtig sind. Aber wenn schon ich mich auf der Straße umdrehen muss und aufpassen muss, wo ich mich bewege, dann stellen Sie sich mal vor, wie es unseren Aktivisten irgendwo in Süd- oder Zentralserbien geht. Die Menschen, die heute in Serbien anders denken, die haben es sehr schwer.